Zeug auf sich schießt und brennt mir alle Knochen. Viel zu spät, der neue Herr kommt alle herbeigetrochen. Tor ist unser Donnergott, die Feste schenkt mir auch schon fort. Tor ist unser Donnergott, Tor. Sie sagt, willst du nicht mein Bruder sein? So steck ich in den Klassen ein. Ideale und Gewissen, alles werden wir euch rauben. Lüge und Verrassen, heilig, nehmt den an den neuen Glauben. Tor ist unser Donnergott, Tor ist unser Donnergott. Die Feste schenkt mir auch schon fort. Doch Tor ist unser Donnergott. In unser Fleisch. Fremde Glauben, fremde Lügen. So viel Fremdes, so viel Scheiß. Fremde Glauben, fremde Lügen. So viel Scheiß. Sie brennen es in unser Hirn. Brennen es in unser Fleisch. Fremde Glauben, fremde Lügen. Doch Tor steht über all dem Scheiß. Fremde Glauben, fremde Lügen. Doch Tor steht über all dem Scheiß. Tor ist unser Donnergott. Die Feste stehen mir auf schon fort. Doch Tor ist unser Donnergott. Tor, sie sagt, willst du nicht mein Bruder sein? So schlag ich dir den Schädel ein. Nieder mit euch auf sich ließ und brech mir alle Knochen. Seht ihr, steht der neue Herr und kommt alle herbeigekrochen. Tor ist unser Donnergott, die Feste steht drauf schon fort. Der Tor ist unser Donnergott, Tor. Sie sagen, willst du nicht mein Bruder sein? So steck ich in den Knasten ein. Ideale und Gewissen, alles werden wir euch rauben. Lüge und Verrassen, heilig, nehmt ihn an den neuen Glauben. Tor ist unser Donnergott, Tor ist unser Donnergott. Die Feste stehen mir auf schon fort. Doch Tor ist unser Donnergott. Donnergott.